Zu Beginn ein Werk von und mit Klaus Kühnel, Duplum, Musik des Lichts und der Finsternis für Kammerensemble. Und Klaus Kühnel selbst leitet Mitglieder des Kammerorchesters Schloss Werneck. Thank you. Thank you. Duplum, Musik des Lichtes und der Finsternis, komponiert für Kammerensemble von Klaus Kühnel, der hier Mitglieder des Kammerorchesters Schloss Werneck leitete. Es folgen Nachtgesänge von Eberhard Klemmstein, sein Liederzyklus für Bariton und Klavier, nach Texten von Rainer Maria Rilke, Josef von Eichendorff, August Graf von Platen und Johann Wolfgang von Goethe. Lied »Nachts, wie rafft ich mich auf in der Nacht« und »Nachtgedanken«. All das jetzt mit Christian Hilz und Katja Buscarü. Thank you. Thank you. Tage verbracht. Nun stille du sacht, in der Nacht, in der Nacht, im pochenden Herzen die Reue. Nachtgesänge, der Liederzyklus für Bariton und Klavier von Eberhard Klemmstein, hier mit Christian Hilz und Katja Buscarü. Versi rapportati heißt es im Folgenden bei einem Werk von Andreas Domen für Saxophone, Klavier und Percussion mit dem Trio Acanto.

Das Trio a canto, Markus Weiß, Saxophone, Niklaus Hautsch, Klavier und Christian Dierstein, Percussion mit Versi Rapportati von Andreas Domann. Für Flöte und Klavier komponierte Violetta Dinescu das folgende Stück mit dem Titel Carta. Wir hören Karl Schicker und Ernst Gröschel. Thank you. Kammermusik von Violetta Dinescu, Kata für Flöte und Klavier, gespielt von Karl Schicker und Ernst Gröschel. Es folgt Musik von und mit Hans-Günther Brodmann. Wir hören seine Musica Sacra, seine Percussion Fantasies, aufgenommen von ihm selbst im Oktober 1999. Musica Sacra Percussion Fantasies von und mit Hans-Günther Brodmann.